Paragraph 29, Übung 3. Lösen Sie diese Übung bitte zuerst in Ihrem Heft und vergleichen Sie anschließend Ihre Lösung mit der Kassette. Der Tisch war so breit, dass man die Gegenübersitzenden kaum erkennen konnte. Er war so groß, dass man eine Leiter anstellen musste, wenn man seine Nasenspitze sehen wollte. Er war so fett, dass man einen Schnaps brauchte, wenn man ihn gesehen hatte. Sie war so hässlich, dass das Feuer im Ofen ausging, wenn sie hineinsah. Es war so heiß und trocken, dass die Bäume den Hunden nachliefen. Das Schiff war so riesig, dass der Koch zum Umrühren mit einem Motorboot durch den Suppenkessel fahren musste. Die Gassen in Venedig sind so eng, dass die Hunde nur senkrecht mit dem Schwanz wedeln können.